kam euer Gnaden noch weitere Befehle. Befehl, Richter, ein größeres Zimmer. Herr Schwyz, macht mir das mal nicht verrückt. Was will die Musi? Hab's nicht bestellt. Schaffen viel Leis, dass man sie näher hört. Im Vorsaal da ist Tafelmusi. Lass ihr die Musi, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da? Ein blindes Fenster nur. Darf aufgetragen werden. Halt! Was wollen die Maikäfer da? Servier eurer Gnaden. Brauche niemand nicht. Packt's euch! Servieren wir mein Kammerdiener da ein Schinken. Tu ich selber. Versteht ihr? Braver Kerl, wenn du mir hilfst, die Rechnung runterdrucken, dann fällt das aus für ihn. Kost sicher ihr ein Mattergeld. Schon sehen, jetzt kommt sie, setz ich sie schön, kommt gleich wer mitnässen, hat sie denn keinen Hunger nicht? Schon einmal das Vaterwort, sie hat doch einen Kavalier vor sich und keinen Safenseher. Ein Kavalier lässt alles, was ihm nicht konveniert, da draußen vor der Tür. Hier sitzt kein Bräutigam und keine Kammerjungfer nicht. Hier sitzt mit seiner Rolle schön ein Verliebter beim Soupier. verfolgt mich als Wache und im Traum. Was meint er denn? Sie ist ein Mädel, einem Gott verfluchten Kerl. Hat sie den nicht gesehen? Da ist ja nichts. Da ist nichts. So, und da ist auch nichts. Da ist ihr Gesicht und da ist nix. Mir scheint, ich hab die Kongression. macht sie dir wein, nicht immer so. Ich ganz bis ihr wieder, das aufs Herz ihr trug. Jetzt wird's frei, mir ein bisschen da von mir her wird. Was will der dort und der und der und der? Der Teufel frägt mit dir sein Gott verfluchtes Extrazimmer. Er mag mich zu verleihen, er tut das aber mich nicht hätte kennen. Ist auch lebendig? Ich hab wahrhaft den Gott. Das Mädchen, das ist wahr, was mir berichtet wurde. Er will ein zweites Mal heiraten. Herr, was gibt dem Herrn Befugnis. Ist er der Wirt, dann halte sie gefällig still und warte, bis man ihn vernehmen wird. Wo ist der Wirt? Nicht der Oberkommissarius schön zu rekommandieren. Die Wirtschaft da, rekommandiert den schlecht. Der Richter jetzt, Kommissar, von Anfang. Der Herr Baron. Der große Dicke da, wo hat er sein Bruckel? Das war wir ihn. Ist der Herr Baron von Lerchenau. Genügt nicht. Was? Hat er Personen nahe bei, die für ihn Zeugnis geben? Gleich bei der Hand. Doch, man sieht ihn hinter jeder. Ich kann zu sehr mit, ich weiß nix. Die Herr kann sein Baron, kann sein doch mit. Ich weiß wohl nix. Das ist ein Schock. Welches Luder, falsches. Fürs erste moderiert er sich. Oh mein Gott, ich bin hier, wo die Sinken. Einige Wunder von Marienbahnen. Niemand, Sie stehen unter meiner Protektion. Derselbe wird bald eine Protektion sehr nötig haben. Wer ist das junge Ding? Was macht sie hier? Ich will nicht hoffen, dass er ein gottverdammter Debuschierer und Verführer ist. Er kennt sie ihm schlecht. Er ging, wie kommt er zu dem Mädel? Antwort will ich. Sie geht's los. Herr Wirt, was ist da? Was für ein Handwerk treibt denn er? Wenn ich Personen vom Stand zum Speichern oder Nachbarn habe. Halt den Mund, ihn nehme ich später vor. Jetzt zähle ich noch bis drei. Dann will ich wissen, wie er da zu dem jungen Bürgermädchen kommt. Ich will nicht hoffen, dass er sich einen falschen Aussaat wird unterfangen. Wird wohl kein Anstand sein bei ihm, Herr Kommissar, wenn eine Standsperson mit seiner verlobten Braut um 9 Uhr abends ein Souper einnehmen tut. Das wäre seine Braut, gib mir den Namen an vom Vater und logiert. Seine Angabe stimmt, dann mag er sich mit der Jungfer retirieren. Ich bin wahrhaftig nicht tot in dieser Weise. Er sein Aussagt, riecht sie andere Seiten auf. Wird nicht mankieren. Ich, Jungfer Faninal, Sofiana Barbara, eheliche Tochter des Wohlgeborenen von Faninal, wohnhaft am Hof im eigenen Palle. Zur Stelle! Was wird von mir gewünscht? Aus. War mir vermutet, nicht zu dieser Stunde in ein gemeines Wechsel debaschiert zu werden. Wer hat ihn hier debaschiert, ihn gleich durch? Was soll mir die Sau dumme Frag, Herr Schwiegersohn? Woher mir hier die Tür einrennen lässt mit Botschaft? Ich soll sehr schnell herbei und ihn in einer Übellage suggerieren, in die er unverschuldeterweise geraten ist. Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm? Nichts von Beleidung, ist bloß ein Bekannter. Wählt sich der Zufall hier im Gasthaus auf? Der Herr gibt seinen Namen an. Ich bin der Edle von Faninal. Somit ist dies der Vater. Beileid, gar nicht die Spur. Ist er verwandert, ein Bruder, ein Neveu. Der wirkliche ist noch einmal so dick. Was geht hier vor? Wie sieht er aus? Ich bin der Vater, Freilich. Das Weitere findet sich. Verzieh er sich? Ich muss schon bitten, euer Heim, in Teufels Namen. Mein Arm und Heer, in einen solchen Handel zu medieren, der Schwiegersohn. Seid ihr fix? Benennt mich also nur im Spaß. Ja, ja, genügt schon, er erkennt demnach in diesem Herrn seinen Schwiegersohn. Sehr wohl, wieso sollte ich ihn nicht erkennen? Leicht, weil er keine Hohe nicht hat. Und er erkennt nunmehr wohl auch in diesem Herrn wohl oder übel seinen Schwiegervater. So, so. Na ja, wird schon dasselbe sein. War heute den ganzen Abend gar nicht recht benannt. Kann mein Augen heilig fragen, muss ihm sagen, es liegt hier was in der Luft, man kriegt die Kondition davon. Dagegen wird von ihm die Vaterschaft zu dieser ihm verbat ihm zugeschobenen Tochter geleugnet. Meine Tochter! Da, der Fetzen gibt dich für meine Tochter aus! Mit Spaß, ein purer Missverstand. Der Wirt hat dem Herrn Kommissar uns da was vorerzählt von meiner Brautschaft mit der Faninal. Kein Wort, Herr Kommissar, muss von deiner Aussage. Das Weichel errettieren, kommt der Pranger. Wird ausgepeitscht, wird eingekastet in ein Kloster. Ich meine Aus auf morgen in der Früh, trägt mir alles auf. Er weiß, was er mir schuldig ist. Laut einer Aussage, meine Tochter soll herauf. 20 Stunden in der Tracis, im Galopp herauf. Das sei mir teuer, bring ich vor's Gericht, es war ein Alter, rast Geduld, sein Schwiegersohn zu sein brüllen er, wie Margarete. Margarete will ich sehen. Was ist das? Alex, erschwinde, denn nicht das Bagagi. Sie sagt, dass sie verheiratet war mit mir. Bitte doch an, so wie der Ponz, das ist Reda. Da die Familie von dem sauberen Herrn, die Frau mitsamt die Kinder, da das Weibst in der Flinke hat dazu. Nein, das bist du, laut eigener Ausschlag, du möchtest in die Erden ziehen. Was hab ich noch? Herzensfrau, sieh die nicht an dafür, mein schöner Narr, ich trau mich nicht mehr im Graben. Kein Hohn nimmt mehr ein Stückchen Brot von mir. Wir sind da, aus dem Keller, aus der Luft, die ganze Wiener Stadt. Oh, wer viel mir wird nicht gut. Und siehst du, los, es jetzt gut sein, war doch Spaß. Ich sag ihm später, wer das Mädel ist. Gib ihm mein Wort, ich heirat sie, wahrscheinlich auch einmal. Dahin in dort, das Klumbrett ist zum Staat. Doch sieht er, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich geh nicht mit dem Herrn. Ich heirat sie, verhält sie sich mit mir. Sie wird der Frau Baronin. So gut gefällt sie mir. Herr Kommissar, ich gebe was zu Protokoll. Aber der Herr Baron darf nicht zuhören dabei. Kenn ich das Weibchen dort? Auf ihr, auch beim Essen. Hab keine Ahnung, was es will. Hältst du dich selber um die Polizei? Was geschieht denn dort, ist wohl nicht möglich los. Der Lacke, das heißt der Sittenpolizei. Nicht eine Jungfer, in meiner Protektion. Es will mich, hoffe wir sind rein zu reden. Was ist nur zu ihm? Baden. Melde mich gehorsamst als vor Staatsunterkommissarius. Hier sieht der Kommissar, die durch Laubhabens über sich bemüht. Ihr kennt ihn. Ich denk, ihr weiß, woran er ist. Ihr scheint beinahe sehr wohl. Dem Herrn Feldmarschall sein brave Ordonnanz gewiss. Fürstliche Gnaden zu Befehl. Bleibt sie zum Sakra in den Dort. Und nicht die Zeit, Kreuzelement. Kann sie nicht warten, bis es man ihr rufen wird? Meint sie, dass sie sich hier das im Beißel präsentieren wird? Find ihn ein bisschen empressiert. Frau, kann mir wohl denken, wer sie ist. Find sie schon noch. Hier wird mich keinen Menschen auf der Welt nicht präsentieren. Die wollen nicht mit ihm. Und mein Herr Vater, lasst ihm sagen, wenn er also weit die Frechheit sollte treiben, dass man seine Nase nur erblicken täte auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais, so hätte sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was mein Herr Vater ihm vermelden lässt. Komm, die Backe, was ist das für eine ungezogene Sprache? Wie von Ihnen all ich muss. Du stehst nicht. Bin mir seines Vorgefolge. Ergeben und vergessen sein zu lassen. Lass ihn nur gut sein und verschwind er auf eins, zwei. Wieso denn? War er sein Dignité und war er an? Ich? Was? Mach ihr von mir am Moment. Bleibt ihr quasi doch noch eine Standsperson? Ihr seht, Herr Kommissar, das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts. Genügt mir, retiriere mich ganz gehorsamst. Das Ganze war halt eine Farce. Und weiter nichts. In Donit Willens. Mose Bedeuterin. Möchtet er bitten? Wer? Was? Sein Gnaden, der Graf Refremo. Wer denn sonst? Ist so das so. Habt nur von dem Gesicht, sind doch nicht meine Augen schuld. Ist schon am Wandel. Ist eine wählerische Maskerade und weiter nichts. Aha. Ist eine wählerische Maskerade und weiter nichts. Spielen alle unter einem Leder gegen meiner. Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass ihr mein Marianne in der Wirklichkeit hier hätte debuschiert. Hab jetzt einen montierten Kuh. Thank you. aus dem Staunen nicht heraus. Der Feldmarschall, Octavian, Mariandorn, die Marschallin, Octavian. Weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen Quiproquo mir denken soll. Er ist, mein ich, ein Kavalier. Da wird er sich halt gar nichts denken, das ist, was ich von ihm erwarte. Bin von so viel Finesse charmiert, kann gar nicht sagen, wie. Ein Lerchenauer war noch nie, kein Spiel verderber nicht. In delicies, das ganze Quiproquo bedarf aber dafür nun mir und ihre Protektion, bin willens alles vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Emir, darf ich den Fadinal? Ihr darf in aller Stehs kriterieren. Versteht er nicht, wenn eine Sache ihn entfällt? Die ganze Brautschaft kommt nach Welt. Bye. Ich muss hinein und frag, wie's dem Vater geht. Muss jetzt was reden und mir verschlatzt die Rede. Wo wir verliegen, da in der Mitte steht. Bleibst du alles hin? Wie? Hat sie was gesagt? Thank you. weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit der Frag. Ihr blass Gesicht gibt schon die rechte Antwort drauf. Wäre gar kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt mit meinem Vater, gar nicht zu reden vom Gerechten. Emportement gegen den skandalösen Herrn Baron. Bin euer Gnaden in Ewigkeit verpflichtet, dass mir die Ruhe Hilf und Aufsicht. Rät sie nun nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug und gegen die Frage war sein Übel. Weiß ich etwa eine Medizin? Ich geh jetzt da hinein zu ihm und lad ihn ein mit mir und ihr und dem Herrn Grafen nach in meinen Wagen heimzufahren. Meint sie nicht, dass ihn das rekrieren wird und allbereits ein wenig munter machen? Euer Gnaden sind die Güte selbst. Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vetter da die Medizin. Maritere, Sind alter Sohn, die Jugend.